Nach einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Dongilnews veröffentlichten die Oppositionsparteien Südkoreas am 25. November eine Erklärung für allseitige Zurückweisung des Abschlusses vom Abkommen über den Schutz der militärischen Informationen mit Japan. Das südkoreanische Regime schloss am 23. November mit Japan dieses landesverräterische Abkommen ab, anstatt die Forderung des Volkes nach seinem Rücktritt anzunehmen. Höchst empört darüber bildeten die Gemeinsame Demokratische Partei, die Partei des Volkes und die Partei der Gerechtigkeit sofort die Versammlung für die Annullierung des südkoreanisch-japanischen Abkommens über den Schutz der militärischen Informationen und traten gemeinsam gegen den Vertrag ein. Sie entfalteten gegenüber den Parlamentsabgeordneten von allen Parteien Unterschriftensammlung für die Ungültigmachung des Abkommens. In der Erklärung, die durch 143 Abgeordnete von verschiedenen Parteien unterschrieben wurde, hieß es, dass die Bakun-Regierung wegen der verbrecherischen Staatsverwaltung schon vom Volk angeklagt worden sei. Dass die Regierung im Vorfeld der endgültigen Entscheidung zur Anklage im Parlament blitzschnell das landesverräterische Abkommen abgeschlossen habe, bedeute, dass sie von sich aus gestanden habe, ein zweiter Landesverräter, Lee Wan-yong, zu sein, der in der Vergangenheit Japan das Land Korea verkauft hatte.